Woo! Ho, ho, ho! Ihr Brech, ich hab kein Video, kein Album im Laden stehen. Doch krieg mehr Respekt für ein Take, als du in deinem gesamten Leben. Ich hab mehr gesehen in 2,5 Jahren als alle deutschen Rapstars, die high am Feiern waren. Geht um, feiert ihr Hunde und ich piss auf eure Plastikwelt. Euer Label fickt euch hart, ihr kriegt Plastikgeld. Ihr seid drogenverseucht und nennt euch Moslems. Junge, ihr seid Haram, ihr Chicos, kommt, lernt den Boss kennen. Ich küss den Säbel an meiner Brust und seh euch Nutten stehen. Fotze, dieses Ruhrpott, ihr dürft putzen gehen. Ich bin unangefochten, doch ihr kriegt leider Presse. Seid stehen im Ruhrgebiet, Statuen mit meiner Fresse. Ihr seid bald vergessen und bleibt auf ewig Loser. Flop, mein Album reicht's leider nur für nen BTQ-San. Und ich hab immer noch Respekt vor dem Langen und vor Torch, lieber Twins, ihr habt mich geweckt. S, du hast mich zum Profi gemacht, hast mir deine Freundschaft bewiesen, mich nach oben gebracht. Ein Freund im Krieg ist mehr wert, als zusammen ein Stück zu bomben. Ari, sobald ich in der Lage bin, wirst du's doppelt zurückbekommen. Funter Mars, mein Bruder jetzt, Polo bleibt für immer. Ich bin sicher, du bist bald dort, wo Hover jetzt. Zurzeit ist Rap wie das Oktoberfest. Ein Haufen besoffener Spießer haten, doch tun auf Obernet. Und gegen Egg will ich in Zukunft auch nicht sagen. Ich seh sein, er ist verrückt und ich wette, er kann nachts nicht schlafen. Mir ist das alles egal. Fast alle sind da, doch tun auf Woodbridge, ihr seid alle am Arsch. Ich bin noch immer aus Cars, meine Fame ist mir heilig. Ich bin für euch Kinder kein Spaß, ich bin nicht Jigger, nicht Nas. Ich bin ein Original wie Tony L. Verkaufe Tapes wie Alben und krieg von Sony Geld. Ein Baba in eurer Promi-Welt, Homie schnell. Flieh, solange du Zeit hast, verbrannte Erde, baut die Welt. Und stimmt, ich rappe oft vom Pott. Scheint vom Teufel besessen zu sein, doch geht oft mit Gott. Ich kopf die Glock und schieß mir in den Kopf, wenn es sein muss. Doch niemals würde ich Freunde verraten, ich bin aus einem Guss. Nenn es alte Schule, nenn es wie du willst. Ihr verkauft euch wie Huren für ein bisschen Fame und ein Titelbild. Jingo! Merchandise braucht das nicht. Merchandise Mohammed, Rap Fresh Typ und glaubt an sich. Yes! Was? SAV glaubt an ihn, Disco Polo glaubt an ihn. Wesel, ich bin sauverlieb. Bochum, meine zweite Liebe, Grönemeyer hat's gesagt. Ich komm aus dir und geh höchstens in nem schönen Sarg. Ich geh höchstens, wenn der König sagt, Urge, du hast geschafft und du kommst direkt nach mir mit deinem bösen Bart. Und egal, was mir durch euch Heuchler widerfährt, bin ich weg, seid sicher, dass ich in euren Träumen wiederkehr. Doch bis dahin bleib ich lieber der, der mit jedem Verse schafft, dass euch Teufeln die Angst in die Glieder fährt. Homie! Verbrannte Erde, sie nannten ihn Mücke. Merchandise, Robot, Optik Records. Bam! Yalla! Merchandise! Assalamu alaikum! Salam alaikum! Akhuya Merchandise! لسه نزل فيلم من احسن شريك في الماركت والله.